Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zur letzten Folge von Ohrensausen im Jahr 2008. Im Jahresrückblick nehme ich die vergangenen 12 Monate oftmals wie in einem Zeitraffer wahr. Sie wirken auf mich eher wie 12 Wochen. In der Vorausschau betrachte ich ein Jahr dagegen durch die Zeitlupe, was wohl vor allem an der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse liegt. Auch wenn uns die Auguren seit Wochen für 2009 gebetsmühlenartig nur ein Thema in die Köpfe hämmern, die Krise in vielen Gestalten. Mag ja sein, dass sie kommt, aber muss man sich denn von düsteren, apokalyptischen Wirtschaftsprognosen und der daraus resultierenden Weltuntergangsstimmung wirklich anstecken lassen? Was ist eigentlich von der Stimmung des Sommers 2006 geblieben, als die Welt voller Verwunderung sich erst die Augen rieb und dann ungläubig auf ein Deutschland voller Optimismus schaute? 2,5 Jahre später ist das deutsche Glas mal wieder halb leer. Der Pessimismus scheint uns Deutschen eben unsichtbar in den Ausweis gedruckt. Aber es müssten sich doch auch noch Ereignisse finden lassen, die uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Oder die uns positiv und mit Vorfreude auf das kommende Jahr blicken lassen. Es gibt sie. Versprochen. Hören Sie mit mir in das Jahr 2009 hinein. Januar. Es ist seit vielen Jahren eine gute Tradition in Europa, Kulturhauptstädte zu benennen. Für 2009 hat es das österreichische Linz und das litauische Vilnius getroffen. Das Programm für Linz etwa umfasst einen gebundenen Wälzer von sage und schreibe 287 Seiten. Unter dem Motto »Linz verändert« lädt die oberösterreichische Stadt zu einem Jahr des kulturellen Ausnahmezustands und der Erkundung von Neuland. Viel Spaß dabei und vergessen wir darüber Vilnius nicht. Nach den Franzosen dürfen jetzt die Tschechen dem Ministerrat der Europäischen Union für ein halbes Jahr vorstehen. Wetten, dass sie nur ein Fünkchen jener gigantischen Medienaufmerksamkeit erhalten, die Monsieur Sarkozy 2008 auf sich zu ziehen vermochte, wie die Motten das Licht? Wir sollen 2009 viel gedenken, wenn uns die Krise denn Zeit dazu lässt. Folgende Gedenkjahre werden dann mehr oder weniger feierlich eröffnet. Das Händeljahr, das Heidenjahr, das Darwinjahr, das Calvinjahr, um nur einige zu nennen. Außerdem wartet das internationale Jahr der Astronomie und auch der Rattenfänger von Hameln wird gefeiert. Vor 725 Jahren soll er die Stadt Hameln von einer Rattenplage befreit haben und als Rache für die ausgebliebene Entlohnung 130 Hamelner Kinder fortgeführt haben. Am 11. Januar betreibt die gebeutelte Automobilbranche in Detroit erstmals 2009 Nabelschau, falls es sie bis dahin noch gibt. Aber schließlich hat nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise für massive Probleme gesorgt, nein, die Automobilbranche hat sich über die letzten Jahre selber tief in die Sackgasse begeben, durch eine vollkommen verfehlte Produkt- und Preispolitik. Zum 66. Mal werden 2009 die Golden Globes vergeben. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhält der große Steven Spielberg übrigens den Cecil B. DeMille Award für seinen außerordentlichen Beitrag zum Unterhaltungsbereich. Das ist etwas hölzern formuliert, aber wahrlich zutreffend. Wo wir schon beim Kino sind, am 22. Januar startet Tom Cruise dann in Deutschland seine Operation Walküre. Was unter riesigem Presserummel produziert wurde, wird dann auf der Leinwand zu überprüfen sein. Die sehr deutsche Geschichte des 20. Juli von Widerstand und Vaterlandstreue in Hollywood-Sicht. Am 18. Januar wird in Deutschland das Superwahljahr eröffnet und geht gleichzeitig der wohl kürzeste Wahlkampf der Bundesrepublik Deutschland zu Ende. Und Roland Koch wird, glaubt man den Umfragen, in Hessen als Chef einer schwarz-gelben Koalition die Ernte einfahren, die ihm die unerwartet links flirtende Andrea Ypsilanti 2008 bestellt hat. Und Thorsten Schäfer-Gümbel, seines Zeichens SPD-Spitzenkandidat, wieder ins zweite oder dritte Glied zurücktreten. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Amtseinführung des US-amerikanischen Präsidenten am 20. Januar alle anderen Ereignisse des Monats an Strahlkraft übertreffen wird. Barack Hussein Obama wird dann als erster Farbiger den Amtseid sprechen und mit dem Vizepräsidenten Joe Biden und seinem von ausgewiesenen Experten besetzten Regierungsteam keine Zeit verlieren, die herkulischen Probleme der USA anzupacken. Beim Unwort des Jahres wird der Nachfolger der unsäglichen Herdprämie gesucht. Wir sollten hier gut aufpassen, denn laut Johannes Rau bereiten Unworte den Untaten ja den Boden. Kleiner Einlesevorschlag hierzu: unser Blog Sprachspione unter blog.wissen.de. In China beginnt am 26. Januar das Jahr des Rindes und in Paris laufen just an diesem Tag die Models für die Haute Couture-Modenschauen über die Laufstege. Für alle, die eher auf Weihnachten stehen und im Januar eventuell schon mal den Trends für Dezember 2009 nachspüren möchten, findet ab dem 30. Januar in Frankfurt die Christmas World 2009 statt, die Weltleitmesse für Festschmuck und Dekoration. Und wem es dort nicht süßlich genug zugeht, kann auch bis zum 3. Februar auf der Beauty World neue Parfums erschnuppern oder Friseuren beim kreativen Haarhandwerk zuschauen. Februar. Die größte Spielwarenmesse der Welt heißt seit einigen Jahren Toy Fair, um dem globalisierten Markt des Spielzeugs auch im Namen Rechnung zu tragen. Nicht ganz neu sind die Problemfelder giftiges Spielzeug aus China sowie die Produktpiraterie und Modellspionage, vor der gerade die westlichen Hersteller zu Recht zittern. Kommen wir zur Kunst. Die Berlinale zählt mit den Festivals von Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestspielen der Welt. In Berlin werden nicht Problembären erlegt, sondern Bären für Problemfilme verliehen. Neue Ausstellung gefällig? Darwin, Kunst und die Suche nach den Ursprüngen in Frankfurt am Main. Weimar 1919, Chancen einer Republik in Weimar. Und Edgar Degas, Intimität und Pose in Hamburg. Wer es ganz ausgefallen mag, begibt sich am 7. Februar nach Dortmund zur Europameisterschaft der Hirschrufer. Beim Hirschrufen geht es unter anderem darum, ohne oder mit Hilfsmitteln, zum Beispiel Hörnern, den sogenannten Sprengruf des Hirsches möglichst originalgetreu zu imitieren. Ah ja! Entscheidenderes tut sich am 10. Februar in Israel, wenn nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Ehud Olmert Neuwahlen anstehen. Könnte Tzipi Livni seine Nachfolgerin werden und neue Akzente im momentan wieder militärisch eskalierten Konflikt zwischen Palästinensern und Israel sorgen? Am 19. Februar bekommt schließlich Wien wieder seine Chaosnacht, wenn der Opernball Promis jeder Preis und Güteklasse in die Frecke und Abendroben zwängt und die Autonomen auf die Straße treibt. Ach ja, Karneval ist natürlich auch wieder in Venedig, in Rio, in Köln, in Mainz und in Düsseldorf. Wer es mag. Der Februar scheint ein Preisemonat zu werden. Grammys, Oscars, goldene Himbeeren, Echos. Wer behält da noch den Überblick? März. Der März ist traditionell Cebit-Monat. Die weltgrößte Computermesse öffnet wie immer in Hannover ihre Tore. Toren und Türen, Autotüren nämlich, öffnen sich ab dem 5. März auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf. Dort räkeln sich dann leicht bekleidete Models in und auf neuen Modellen. Und dort klettern anzugbewehrte Vorstandsvorsitzende mediengerecht in Kleinstwagen mit Elektroantrieb, die sie im Alltag wohl gerne mit der eingebauten Vorfahrt ihrer Luxuskarossen auf den Standstreifen schieben würden. Moral? Egal. Pink kommt im März nach Deutschland und auch Al Jarreau. Und wem die zu laut sind? Placido Domingo singt ebenfalls wieder in deutschen Landen, den Parsifal. Während Politiker noch um ein zweites oder drittes oder viertes Konjunkturprogramm ringen dürften, ringen die Ringer in Freiburg um die deutsche Meisterschaft. Und in Winterberg ziehen mit Helmen, Handschuhen und Schutzbrillen gewappnete Werfer am 7. März auf das schneebedeckte Schlachtfeld. Jeder Treffer am Körper des Gegners zählt. Das Team mit den meisten Punkten holt sich den Weltmeistertitel, und zwar den im Schneeballwerfen. Auf der internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin wird uns gesagt, wohin wir 2009 verreisen sollten und warum. Und wahrscheinlich erfahren wir auch, dass die Deutschen sicherlich mal wieder Reiseweltmeister geworden sind. Das tut gut in Zeiten der Krise. Mit Krisen beschäftigt man sich sicherlich auch am Münchner Nockherberg, wo am 12. März beim traditionellen Starkbieranstich die Politiker der kabarettistischen Nagelprobe unterworfen werden. Gleichzeitig findet die feine Leipziger Buchmesse statt. Und am 29. März beginnt die Sommerzeit. April. Vielleicht der wichtigste Termin im April. Auf dem G20-Weltfinanzgipfel arbeiten Vertreter der 20 führenden Industrienationen und Schwellenländer an einer neuen Finanzordnung. Nach dem Kollaps des Systems 2008 sind hier vor allem Weitsicht und Transparenz gefragt. Vor 60 Jahren, am 4. April 1949, wurde mit Weitsicht die NATO gegründet. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des kollektiven Verteidigungsbündnisses gibt es einen Jubiläumsgipfel, auf dem sicherlich die Frage nach den erweiterten Aufgaben des Nordatlantikpakts angesichts einer sich immer schneller verändernden Weltordnung gestellt werden wird. Es soll Leute geben, die das toll finden. Am 4. April geht wieder das schwerste Hindernisrennen der Welt für Pferde über die Bühne. Zum 162. Mal müssen die Vierbeiner beim Grand National die 3620 Meter lange Bahn zweimal durchlaufen. Es warten 30 Hindernisse und die Liste der Ausfälle wird wieder lang sein. Im Radsport ist jetzt die Zeit der Frühjahrsklassiker, wie etwa Paris-Roubaix oder das Amstel Gold Race. Aber wer interessiert sich eigentlich noch ernsthaft für Radsport? Begeben wir uns lieber nach Madrid, denn dort findet zum 18. Mal die World Wide Web Conference statt. Anlass ist der 20. Geburtstag des Internets. Ach ja, Wissen.de feiert 2009 übrigens seinen 9. Geburtstag. Und damit zählen wir zu den Methusalems im deutschen Internet. Ein Methusalem ist auch James Last. Der Bandleader begibt sich auf Europatournee mit 80 Jahren um die Welt. Gratulation an einen der erfolgreichsten deutschen Musiker aller Zeiten. Am 24. April findet in Stuttgart die Invest statt, die Messe für institutionelle und private Anleger. Ob da noch jemand kommt? Denn die Mehrzahl der Banker und Berater könnte man nach den Ereignissen der letzten Monate eher im österreichischen Wels vermuten, wo sich die anonymen Alkoholiker treffen. Das Motto? Ich bin verantwortlich. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Mai. In Berlin bereitet man sich schon mal auf die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jahrestag des Mauerfalls vor. Die Ausstellungen Friedliche Revolution und Schauplätze 20 Jahre Berlin im Wandel werden am 7. Mai dort eröffnet. Beim Eurovision Song Contest siegt mit Sicherheit wieder eine osteuropäische Nation. Der deutsche Teilnehmer landet unter ferner Liefen und sämtliche B-, C- und D-Promis regen sich bei RTL 2 darüber auf. Wir nicht, sondern freuen uns lieber auf das UEFA-Cup-Endspiel in Istanbul, vielleicht ja mit deutscher Beteiligung. Am 23. Mai treten dann drei Personen zur Wahl an. Zur Wahl des Bundespräsidenten, der von der Bundesversammlung bestimmt wird. Horst Köhler, Gesine Schwan und Peter Sodan. Der Amtsinhaber Köhler hat 5 Jahre einen sehr guten Job gemacht. Die Bewerberin Schwan ist aller Ehren wert und Herr Sodan ein verdammt guter Schauspieler. Nochmal Fußball. Champions League-Finale in Rom, vermutlich allerdings ohne die Bayern aus München. Und nochmal Fußball. Die Relegationsspiele zu den drei Bundesligen stehen an. Spannung in dieser K.O.-Situation ist garantiert. Und wenn dann noch mein Heimatverein Holstein Kiel in die dritte Bundesliga aufsteigen sollte, ist für mich die Saison gelaufen. Schön, dass Papa Josef Haydn anlässlich seines 200. Todestages geehrt wird. Am 31. Mai finden weltweit in zahlreichen Städten Aufführungen seines Oratoriums Die Schöpfung statt. Juni. In Erfurt treffen sich die deutschen Bibliothekare. Wozu? Zum Deutschen Bibliothekartag natürlich. Ansonsten treffen sich viele ABBA-Fans zur Eröffnung des 6500 Quadratmeter großen ABBA-Museums. Wo? In Stockholm natürlich. Es wird wärmer, hoffen wir mal, und die Zeit der Freiluftveranstaltungen nimmt zu. Dazu zählen auch die parallel stattfindenden Großveranstaltungen der lauten Art am 5. Juni. Rock am Ring auf dem Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg. In Halle, Westfalen, versucht man abermals vergebens, Wimbledon-Flair nach Deutschland zu importieren, und in Zürich tanzen und feiern auf der Europe Pride Parade Schwule und Lesben ab. In Berlin kämpfen die besten Sandskulpturkünstler auf dem Sandstation Festival um den Weltmeistertitel. Und zahlreiche Politiker kämpfen bei der Wahl zum Europaparlament um einen Sitz in Brüssel. Seit 1979 werden die Abgeordneten alle 5 Jahre gewählt. Eine Generalprobe der besonderen Art findet in Südafrika statt. Dort treffen sich 8 Fußballnationalmannschaften und spielen um den Confederations Cup. Das Turnier gilt als Probelauf für die erste Fußball-WM auf afrikanischem Boden im Jahr 2010. Bei den Pferderennen im englischen Ascot werden vornehmlich Hüte und gekrönte Häupter präsentiert, während sich auf der Kieler Woche zum 115. Mal die Segler und viele Feierwütige treffen. Ansonsten warten zahlreiche Festivals und Festspiele in Pop, Jazz, Rock und Klassik. So viele, dass man sie gar nicht mehr alle aufzählen, geschweige denn besuchen kann. Juli. Das eine oder andere Festival wird der am 1. Juli sein Amt antretende neue oder alte Bundespräsident wohl besuchen. Eher weniger das primär rockige im dänischen Roskilde oder das jazzige North Sea Festival in Rotterdam, sondern eher das klassisch-rustikal-ländliche Schleswig-Holstein-Musikfestival oder auch die Wagner-Festspiele in Bayreuth, die 2009 erstmals unter Leitung der Wagner-Walküren Katharina und Eva stehen. Angela Merkel wird sicherlich auch wieder vorbeischauen, wie Genscher und Gottschalk. Denn Normalsterbliche erhaschen in Bayreuth eben keine Karten. Die Schweden übernehmen den EU-Ministerratsstaffelstab von den Tschechen. Soweit, so gut. Außerdem sind Sommerferien in Deutschland und eine totale Sonnenfinsternis ist angesagt. Über dem Pazifik. In Indien, Nepal, Bangladesch, Bhutan, China, Birma und Japan wird man die Finsternis teilweise sehen können. Bringt uns in Deutschland zwar nicht viel, aber vielleicht können Sie mit diesem Wissen ja mal Ihren Chef beeindrucken. August. Eines steht fest. Es gibt keine Olympischen Spiele in diesem Jahr. Wir können uns dem Sommer also vollends hingeben. Ansonsten viel Radsport, das deutsche Stutenderby und immer noch Sommerferien. Sie merken es schon, oder? Ist es bei dieser Themenauswahl ein Wunder, dass Journalisten das Sommerloch füllen müssen? Denn über die Potsdamer Schlössernacht, das Erlanger Poetenfest oder das Filmfest Weiterstadt berichten dann doch eher nur die Lokalblätter. Wie gesagt, genießen Sie den Sommer und gehen Sie auf den 109. Deutschen Wandertag. Doch halt! Am 23. August beginnt, mit Titelverteidiger Deutschland, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und am 29. August lädt der Caravan-Salon die in Deutschland recht zahlreichen Anhänger mobiler Ferienwohnungen nach Düsseldorf. Und am 30. August macht das Superwahljahr erstmals seinem Namen alle Ehre. In Sachsen, Saarland und Thüringen stellen sich die Regierenden auf den Wählerprüfstand. Hiervon dürfte, auch wenn man dieses Klischee eigentlich nicht mehr hören kann, eine gewisse Wirkung auf die Bundestagswahl ausgehen. Vielleicht sogar eine Signalwirkung. September. Und die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September steht im Mittelpunkt des Interesses. Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier versuchen dann, für ihre Parteien eine regierungsfähige Mehrheit zu erreichen. Regierungsfähig heißt dann ohne den jeweils anderen, versteht sich. Auch Brandenburg wählt heute den Landtag. Vorher wird auf der Westerplatte bei Gdansk des deutschen Angriffs auf Polen gedacht, mit dem vor 70 Jahren der Zweite Weltkrieg begann. Außerdem gibt es technische Neuerungen auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin zu bewundern und auf der Gamescom treffen sich erstmals in Köln die Fans der Computerspiele. In Frankfurt wird der Adorno-Preis verliehen und auf der Popcom in Berlin feiert sich die Musikszene mal wieder selbst. Das größte Volksfest der Welt, das Münchner Oktoberfest, beginnt wie immer schon im September und wird mehrere Millionen Besucher in die bayerische Hauptstadt locken. In den Zelten darf übrigens geraucht werden. Rauchen werden die mehr als 30.000 Teilnehmer am Berlin-Marathon eher nicht. Das schwäbische Oktoberfest heißt Cannstatter Volksfest und findet in Stuttgart statt und beginnt natürlich im September. Kultur der höheren Art kann man in Hamburg ab dem 25. September bei der Ausstellung Bruegel, Rembrandt und Co. erwarten. Oktober. Sie wollen Ihr Geld statt in Aktien, Zertifikate und Anleihen lieber in Schmuck investieren? Dann sollten Sie sich am 2. Oktober auf nach Ida Oberstein machen. Dort findet nämlich die Interjam statt, eine internationale Fachmesse für Edelsteine und ähnliches Edles. Wer gerne Bücher liest, macht sich zur Frankfurter Buchmesse auf. Wer lieber Wein liest, fährt nach Neustadt an der Weinstraße zum Deutschen Weinlesefest. Auf beiden Events gibt es Hochprozentiges und Tiefschürfendes. So viel steht fest. Das IOC, der Club der alten Männer, vergibt die 31. Olympischen Sommerspiele. Es könnte Chicago, Madrid, Rio de Janeiro oder Tokio treffen. Auf der ANUGA, der Internationalen Messe für Ernährung, kann man jedes Jahr ernährungsbewusste Politiker mit lustigem Grinsen Gemüsestreifen verzehren sehen. Immer eine Reise wert. Die Triathleten, die auf Hawaii um den Titel des Ironman kämpfen, sind übrigens allesamt ausgefuchste Ernährungsexperten. Für wen Hawaii zu weit ist, wie wäre es mit Wuppertal? Dort werden rund 100 Bilder aus allen Schaffensperioden Claude Monets zu sehen sein. Ein Farbenrausch, wie Hawaii übrigens auch. Lachen ist gesund, also auf zum Köln Comedy Festival oder zur Leipziger Lachmesse. Wenig zu lachen gibt es traditionsgemäß auf den Donau-Eschinger Musiktagen, auf denen eher ernste, sinnierende Hörer zu betrachten sind. Schließlich geht es hier um neue Musik. Und damit ist sicherlich nicht Amy Winehouse gemeint. Am 25.10. werden die Uhren wieder umgestellt. Vor oder zurück? November. Kurioses bietet der November. Denn am 5.11. stellen in Nürnberg Erfinder ihre Ideen, Erfindungen und Neuheiten vor. Am 9. November findet in Berlin der Festakt zum 20. Jahrestag des Mauerfalls mit Konzert und Feuerwerk statt. Ein wahrlich würdiger Tag zum Feiern. Falsche Bärte werden dann ab dem 11. November aus der Mottenkiste geholt, da bundesweit die Karnevalssaison beginnt. Was bleibt einem Karnevalsmuffel wie mir als der Gang zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin? Kurz darauf öffnet der älteste Christkindlmarkt wieder seine Pforten, nämlich am 27. November in Nürnberg. Am Tag davor gibt es in Bremen schon mal jede Menge fliegende Mädchen und Frauen zu sehen, auf der Cheerleading-Weltmeisterschaft mit ca. 1500 Teilnehmerinnen. Ungleich wichtiger, wenn auch sicherlich nicht so schön anzuschauen, wird die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen sein. Ziel ist die Verabschiedung bindender neuer Regeln nach dem Kyoto-Protokoll zur Bekämpfung der globalen Klimaänderungen. Dezember. Fußballfans, aufgepasst! Am 4. Dezember werden in Kapstadt die Gruppen für die Fußball-WM 2010 in Südafrika ausgelost. Die Deutschen stecken in einem der Lostöpfe. Ganz sicher. Am 10. Dezember erhalten in Oslo die Nobelpreisträger ihre Auszeichnungen. Und am 22.12. findet wie jedes Jahr für alle Lotto-Freaks die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie statt, die gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme als die größte Lotterie der Welt gilt. 2007 waren über 2 Milliarden Euro in der Auslosung. Besonderer Clou: Die Zahlen der gesungenen Lose werden von Sängern eines Kinderchores vorgesungen. Wenn das Karin Tietze-Ludwig wüsste. Und dann ist auch schon wieder Weihnachten und Papst Benedikt wird die Stadt und den Erdkreis segnen. Ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Wissen.de-Teams ein glückliches neues Jahr 2009 wünschen. Bleiben Sie gesund und munter und Wissen.de weiterhin gewogen. Herzliche Grüße aus München von Jörg-Peter Urbach. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet noch einmal ausführlich nachlesen unter wissen.de/2009. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.